Gleich hier soll demnach auf das Nachdrücklichste betont werden, dass mit dieser arischen Wirtschaftsordnung eine der schwersten Perioden im Leben des Verfassers begonnen hat. So sei denn hier für diejenigen, die deutscher Geist oder Judentum nicht kennen, wiederholt, was dort im Ausblick auf Seite 358 vorausverkündet worden war. Sollte den Verfasser rätselhaftes Sichtum befallen oder gar plötzlicher Tod ereilen, so mag das deutsche Volk schon heute wissen, dass er, der bei ausgezeichneter Konstitution nur seinen hohen Zielen in Mäßigkeit und geregelter Lebenseinteilung lebt, nur durch ein jüdisches Schwindelmanöver, einer jüdischen Schwindelkrankheit oder aber einem jüdischen Schwindeltod erlegen wäre. Hierzu aber sei nochmals für diejenigen, die unbelehrbar genug sind, den arischen Weg gehen zu wollen, ohne die Bekanntschaft mit dem allerwichtigsten anti-arischen Buche gemacht zu haben, jene Stelle aus den Weisen von Zion wieder abgedruckt, die so beredt für die Vernichtungsmethoden unserer neunmal Schlauen spricht, die umso leichter verwirklicht werden können, je ahnungsloser oder gar beschwätzbarer der dumme Goy geblieben ist. Die Weisen von Zion, zweite Auflage 1919, Seite 114. Die Strafen der Freimaurer. Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller Menschen. Daher ist es besser, dieses Ende für diejenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in einer Weise, dass niemand außer den Glaubensbrüdern den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber. Sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines natürlichen Todes. Dass diejenigen, die seit Jahrhunderten so dem Arier gegenüber mit souveräner Frechheit das Schicksal oder den lieben Gott spielen, sich trotz unserer den Namen ihres Herrn so schwer entheiligenden Enthüllungen, die Geschichte meines Verfolgungswahns, ihrer Lieblingsbeschäftigung nicht so ohne weiteres werden verekeln lassen, versteht sich von selbst. So kann denn der Verfasser dieses Buches, das wohl wie kein anderes das Werk der geheimen Herrschaften gefährdet, berichten, dass seit der Veröffentlichung des Wahnes, den zu erregen und in den Köpfen wenigstens der Mitwelt glaubhaft zu machen, sich unsere Weisen vergeblich abmühten, doch manch Neues versucht worden ist. Wer über die wesentlichsten Vernichtungsmittel sich zusammenfassend unterrichten will, muss nachdrücklichst auf jene Schrift sowie auf deutscher Geist oder Judentum hingewiesen werden. Seite 238 bis Seite 241 und Seite 409 bis 414. Dass die Beeinflussung mit einer gerichteten, schattierten Frequenzwelle nicht mehr in alter Weise wirken könne, hat der Geheimbund bald erfahren, da sich der Verfasser dagegen durch drei in den Hauptrichtungen der Länge, Höhe und Tiefe um den Kopf gespannte geschlossene Kupferdrahtkreise zu helfen weiß. Inzwischen aber sind die Herrschaften durch Experimente auf neue Wellenlängen gekommen, die nicht mehr auf die Kopfnerven, wohl aber auf das Sonnengeflecht, das zweitwichtigste Nervenzentrum des Menschen, einzuwirken vermag. Diese im Augenblick der Einwirkung kaum spürbaren Wellen bewirken mit der Zeit schwere Schädigungen, da sie böse Verengungen des Darmes und demnach völlige Verdauungsstörungen zur Folge haben. Der Verfasser bietet sich jederzeit arischen Wissenschaftlern zu Experimenten an, muss aber gleich hier betonen, dass es solche heute nicht mehr gibt, da, wie bereits in der Warnschrift erwähnt, sich die Wissenschaft von drahtlosen elektrischen Strom heute völlig in Händen geheimbündlerisch orientierter befindet, wofür jederzeit tatsächliches Beweismaterial bereitgestellt werden kann. So wird denn auf diesem Gebiete so lange Verschlafenheit, Ungläubigkeit und fassende Ohnmacht herrschen, bis sich bewusste arische Wissenschaft dieser dunklen Gebiete wieder bemächtigen wird. Man beobachte einmal, wie gerade jüdische Ingenieure hauptsächlich sich der Beschäftigung mit Radio, Frequenzwelle und Strahlungsforschung hingeben, um das bewusst Geheimbündlerische dieser Gebiete zu erfahren. Aber nicht nur Gifte und Gase, Bakterien, Wellen und Strahlen gehören zu den erprobten und beliebten Vernichtungswaffen unserer Geheimbündler. Neben dieser körperlichen geht ihr ebenbürtig und oft vorzuziehen die geistige sowie die wirtschaftliche Vernichtung. Dass die Schawrusse gegenüber dem kleinen Kreise, über den ein systematisch der Vereinsamung zugeführter verfügt, gewonnenes Spiel hat, wenn sie ihn einer ahnungslosen Menge als verrückt oder aber als irgend bedenklich, ehrgeizig, ichsüchtig, habgierig oder mit weiß was für Hintergedanken ausgerüstet ausreden will, ist für den Kenner der Psychagogie des wahren handelnden und menschenbehandelnden Juden mehr als begreiflich. Die wirtschaftliche Vernichtung aber erschien einem Manne gegenüber, der zum Volke, zur Arbeiterschaft zu reden gewillt war, nicht angebracht. Lässt sich doch ein Mann mit reformatorischem Willen der Bevölkerung als reicher Mann und Kapitalist weit schöner ausreden und in all seinen Zielen verdächtig machen und ferner halten, als ein etwa infolge seiner Ideen zugrunde gerichteter und so mit dem heiligen Scheine des für seine Ideen Leidenden umstrahlter. Was aber nunmehr mir gegenüber vom Geheimbund sicherlich versucht werden wird, ist, mich in meinem Privatleben in Widerspruch zu den in diesem Buche vorgetragenen Gedanken erscheinen zu lassen. Da ich nun aber Mitbesitzer der von meinem Großvater gegründeten Seidenfabrik bin, die bis zum heutigen Tage noch dem allgemeinen Lose der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sehr durch mein Zutun zu trotzen wusste, was wäre da witziger und durch Diskreditierung eines verhassten Mannes brauchbarer, als erzählen zu können, er predige Wasser und trinke Wein, will sagen, er kämpfe in seinem Buche für das selbstständige Unternehmen und habe selber sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft verwandelt. Dass ich eine derartige Umwandlung als Kommanditist mit allen Kräften bekämpfen würde, dass ich als Kommanditist nicht allmächtig bin, was schadet dies, wenn nur die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft erst gelungen wäre? Und so erwarte ich denn als einen der ersten Schachzüge der Schawrusse gegen dies Buch, dass meinem Bruder, der als wahrer und fachtüchtiger Fabrikant noch seine ererbte Fabrik persönlich und sachkundig leitet, die Auslandskredite plötzlich gekündigt werden, ohne welche bei den heutigen wucherischen inländigen Kreditverhältnissen ein selbstständiger Betrieb nicht mehr möglich wäre, eben zum Siege der Allbeweger und Allbeweglichmacher. Ließe sich derart eine Aktiengesellschaft erzwingen, dann könnte prompt jener Verleumdungs- und geistige Entwertungsfeldzug gegen die so verhassten Gedanken dieses Buches und seiner Urheber einsetzen. Dies, wie gesagt, ist eine der ersten Antworten auf dies Buch, die der Verfasser mit klarer Voraussicht erwartet. Sonstige Methoden dürften, bei ihm längst versucht, mit weniger Erfolg in Anwendung kommen. Mit dem Weibe als Dalila. Jede Jüdin und Halbjüdin, ja jede in jüdischer Gesellschaft verkehrende Großstädterin, lässt sich im Handumdrehen zu dieser Rolle gegen einen arisch gewillten Mann gewinnen, wird man mir gegenüber als einem in der Beziehung völlig Bewussten nur wenig leisten. So wird denn nur mehr das deutsche Volk, ja die arische Menschheit auf die Probe gestellt werden, ob sie noch fassende Kräfte genug besitzt, fürs Erste die Forderungen dieses Buches als das einzig Entscheidende in dem unbarmherzigen Entweder-Oder des allerletzten Kampfes zu erkennen, dann aber sich Erkanntes und Erfasstes nicht mehr durch die Tausende von Schlauheiten und Kniffen entwinden, sondern deren Verkünder zu der zur Verwirklichung nötigen Entfaltung fortschreiten zu lassen. Zu solcher Entfaltung aber dienen namentlich Vorträge, da das lebendig gesprochene Wort unendlich mehr Dauerwirkung auf die Menschen hat als Druckerschwärze, die sich von anderer Druckerschwärze nicht so leicht verständlich abhebt, als das lebendige Wort vom Schwindel- oder Lügengerede. Der Verfasser, der zwar nicht populär zu schreiben vermag, schmeichelt sich, die Gedanken dieses Buches im gesprochenen Wort derart allgemeinverständlich vortragen zu können, dass jedermann, die Arbeiterschaft inbegriffen, ihn zu verstehen vermag. Das weiß der Erzfeind nun aber am allerbesten, so zwar, dass die Macht und Wirkungskraft seines gesprochenen Wortes um jeden Preis verhindert werden muss. Wer demnach heute versuchen würde, den Verfasser auf dem Postwege für derartiges zu gewinnen, der darf sich nicht wundern, wenn er ohne Antwort bleibt. dass aber die heute regierenden Mächte wie keine reaktionäre alte Regierung mit Spionage, Briefdiebstahl und allem dazugehörigen Arbeiten, wo es gilt, die Entheiligung des Namens des Herrn zu verhindern, muss das arische Kind endlich einsehen und beherzigen. Siehe auch Deutscher Geist oder Judentum, Seite 414 bis 417. Endlich sei noch betont, dass der jesuitische Vetter die gleichen Vernichtungskünste betreibt wie der Geheimbundjude, so zwar, dass der Verfasser etwa während des ländlichen Sommeraufenthaltes von dieser Seite ebenfalls jede geheime Vernichtungsteufelei gewärtigen kann. Sein und seiner wahren Freunde geistiges, wirtschaftliches und körperliches Leben ist und bleibt ein ernstlich gefährdetes.